Byte FM. Es ist 18 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba, Byte FM. Mein Name ist Klaus Vier. Herzlich willkommen hier zu Caramba mit pumpenden Bässen, zunächst flächigen Gitarren. Die New Yorker Band Gift haben wir eingangs gehört mit ihrem immer noch super guten Album Illuminator, vor 3-4 Wochen erschienen. Hier ein Typ aus Berlin, Spell Trouble. Der Track heißt Soft Fantasy und da kommt auch schon unser Mann aus Stuttgart angerauscht, Levin Goes Lightly. FM. Der Levin kommt aus Stuttgart, Levin Goes Lightly, und wird im Verlauf dieses Jahres noch sein neues Album herausbringen. Das, gerade gehört, ist die insgesamt 5. Single, volltönend, so unfassbar schön glitzernd im Klang und mit Verstärkung Flora. Die Sängerin, die er auf diesem englischsprachigen Text mit ins Boot geholt hat, wenn er Deutsch singt, kommt sein bayerischer Akzent als Bonus noch etwas stärker durch. Es gibt ein neues Album der spanischen Band Heinz, die ehemals als Quartett unterwegs gewesen ist. Zwei Frauen haben die Band verlassen. Geblieben sind die Songschreiberinnen Carlota Cosials und Anna Garcia Perotte. Und was ich neben der Musik so imponierend finde, ist tatsächlich das Cover. Eins der schönsten, intensivsten, die ich bislang in diesem Jahr gesehen habe. Die beiden stehen so grinsend, lachend, freudig. Sehr spontan scheint mir die Aufnahme aufgenommen worden zu sein, haben die Arme um die Schultern der jeweils anderen gelegt. Und ich finde das einfach sehr emotional, sehr intensiv. Würde natürlich auch gerne einen Track aus diesem Album, Viva Heinz heißt es, spielen. sind hier bei Caramba auf Byte FM. Dieser Produzent kommt aus Berlin, ist gebürtiger Spanier, Kid Simius. Einige werden ihn vielleicht auch deshalb kennen, weil er in den vergangenen 10 Jahren gleich mehrfach dem Hansa Rostock Rapper Masimoto zugearbeitet hat oder auch Materia, der zuletzt ja noch auf einem Zaun voller Empörung gesichtet wurde und erregte Diskussionen mit den Spielern von Hansa Rostock, führte bei einem Auswärtsspiel in Köln bei der dortigen Viktoria in der 3. Liga. Boah, ich habe echt Respekt, wenn jemand so diehard die Sache dann auch wirklich in einer unteren Liga durchzieht, wie Materia das tut. Aber lasst uns bitte nicht zu stark in Richtung Fußball abweichen, denn Kid Simius hat schon mehrfach bewiesen, dass er auch eigenständig als Beatmaker, als House-Techno-Produzent einiges auf dem Kasten hat. Sein neues Album José ist soeben erschienen und daraus habe ich den Titel The Cure gespielt. Möglicherweise aufgrund der Gitarrenlicks, insbesondere zu Beginn, eine Verbeugung vor besagter Band oder aber ein Titel, der insgesamt so ein wenig auf Heilung zieht. Kid Simius. Die Musik hier kommt von der Britin Suki Waterhouse. Suki Waterhouse ist inzwischen so etwas wie ein internationaler Topstar, obwohl sie sämtliche Aufnahmen inklusive des neuen Albums im Grunde auf vergleichsweise kleineren Labels veröffentlicht hat. Aktuell ist sie auf dem amerikanischen Sub-Pop-Label gelandet mit Memoir of Sparkle Muffin. Sparkle Muffin, das ist eine, ich habe es mir aufgeschrieben, eine sogenannte Pfauenspinne. Da gibt es diverse Arten und was diese Tierchen, die sind relativ klein, auszeichnet, ist ihre unfassbare Farbenvielfalt. Entsprechend hat sie auf dem Cover ihres Albums oder auf einem der Bilder, ich schaue gerade genau auf der Rückseite, hat sie eine Pfauenspinne bei leicht geöffnetem Mund auf der unteren Lippe sitzen. Macht auch nicht jede und jeder. Aber das kommt ihrer Politik, ihrer Strategie eigentlich ziemlich zugute. Genau das ist sie nämlich. Mal so ein bisschen 90s, Alternative Rock-mäßig unterwegs, dann durchaus auch so 60s Einflüsse. Mal driftet das Ganze in so ansatzweise soulige Gefilde oder es ist simpel Rock'n'Roll. Ganz tolles Album an diesem Wochenende erschienen von Suki Waterhouse. Ich habe einen Titel daraus gespielt und komme mal zu Niloufar Janja. Ja, ist alles so neu. Auch ihr Album, The Method Actor, gerade erschienen. Like I say, like I say, like I say, I run away. Some more precious time. I can never lose this state of mind. No, it's coming up. Like I say, like I say, like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Control and tearing off the side. And I can't stop you leaving. Yes. Karamba bei FM, zu der gerade gehörten Frau aus San Francisco, Tanuki-chan, würde ich gleich noch gern auch etwas sagen. Hier kommen ebenfalls aus Stuttgart, wie eben schon Levin, die Nerven. Wunderschön. Karamba, Byte FM, die Nerven aus Stuttgart haben ebenfalls an diesem Wochenende ihr Album, ihr neues, veröffentlicht. Wir waren hier, ich habe daraus gerade einen Titel gespielt. Ich habe sie früher eigentlich eher unter Sound- und Style-Aspekten gehört, Post-Punk eben, und bemerkt, dass sie in den letzten Jahren so einen gewissen Schwenk hin zu diesen sogenannten flächigen Shoegazer-Sounds hinbekommen haben, und zwar für meine Begriffe sehr eindrucksvoll. Auch die lyrische Seite sticht zumindest bei mir persönlich stärker rein. Auf diesem Album zum Beispiel ein sehr interessanter und fast schon ergreifender Text, vielleicht auch etwas doppelbödig gemeint, der so ein bisschen den Abschied von den Jugend-Teenager-Jahren feiert. Die Nerven um Max Rieger, der so unfassbar viel macht, auch als Produzent, sich ja mittlerweile einen unfassbar guten Ruf erworben hat. Ich muss gerade schauen, wie ich weitermache. Genau, ich will mal kurz hier eine völlig andere, neue Baustelle betreten. Ah, die sind so großartig. Spectra Soul, deren Drum and Bass Geschichte weit, weit zurückgeht, nach meiner Erinnerung, bis hinein in die 90er Jahre. Der Titel, gerade gehört, heißt Always von Spectra Soul. Er ist schon einige Jahre alt, aber ganz frisch remixed worden von Flavor D. Das Ganze hat einen tieferen Sinn oder auch Zweck, denn das dazugehörige Label Shogun Audio feiert in diesem Jahr seine 20 Jahre Label um Friction, Kopf der ganzen Geschichte. Und die üppige Compilation, die nun immer noch nicht erschienen ist, wird auch den gerade gehörten Titel von Spectra Soul beinhalten, die immer so ein leicht so, wie könnte man sagen, so dusty, so ein bisschen staubig, glänzend, so eine Anmutung haben. Soulig durchaus auch. Na gut, Spectra Soul halt. Großartig. Folge denen seit vielen, vielen Jahren. Und habe darüber vergessen, noch zwei, drei Worte oder auch Sätze zu Tanuki Chan zu sagen, die wir vor den Nerven, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehört haben mit dem Titel City Bus. Die kommt aus San Francisco. Ich kannte sie bislang nicht, weiß inzwischen, dass sie schon mehrfach mit einem Mann veröffentlicht bzw. gearbeitet hat, der hier bei Byte FM einen guten Ruf hat, Toro Umoa nämlich. Und ihr Name geht, zumindest was die erste Hälfte betrifft, Tanuki, auf ein Tier zurück, das im Japanischen ebenso heißt. Haben also hier Spinnen heute. Jetzt kommen wir mal zum Marderhund. Viele unter euch werden den möglicherweise gar nicht kennen. Marderhund im Japanischen Tanuki. Der ist da auch etwas anders gebaut als hier in Europa. Ich habe das in aller Eile nachlesen müssen oder besser sollte ich sagen wollen, denn diese Tiere interessieren mich wirklich sehr. Der Marderhund ist nämlich irgendwann mal hier eingewandert, also auch eine sogenannte invasive Art von Osteuropa aus. Der frisst viele Vögel, Gelege, also ist nicht so fürchterlich willkommen und vor allen Dingen, oder was er auch tut, fast hätte ich gesagt, verbricht, aber ich will ihn hier nicht als Verbrecher hinstellen. Er nimmt interessanterweise den Dachsen ihren Bau, sodass die überhaupt nicht wissen, wo die hin sollen. Dafür ist er auch bekannt, dieser verdammte Marderhund, Tanuki-chan, eben gehört mit Citybus. So, nach diesem kleinen Exkurs in Sachen Biologie. Kommen wir mal zu den Fuckers aus New York. I get your back. Byte FM. I've got a new obsession of mine. It's something that I found while shopping online. It's something unassuming sitting in my sock drawer. It's something that can make a bad out of a whore. When I walk in the room, everybody agrees. Something's added to the air, but you can't really see. Something so, so sexy, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? Everybody agrees. Something's added to the mood, but you can't really see. Something so seductive, but you can't really tell. All the boys and the girls ask me, what is that smell? That's my from my cold dead grip. In fact, spray it in my grave so the worms can get a whiff. I wanna smell real good while I'm burning in hell, 'cause the fire makes you sweat. Other people can tell. When I put it on myself, everybody agrees. A certain generation choir stops coming for me. It's a little bit different, but I don't know why. They say it's only for girls, but they're too scared to try. That's why. Wir sind hier bei Caramba auf Bad FM. Gerade einmal zwei Songs haben ausgereicht, um das New Yorker Trio Fuckers mit ungewöhnlicher Schreibweise, das C muss nämlich weiter nach links, direkt und hinter das F. Einige sprechen auch von F-Suckers, aber die Band selber nennt sich ganz unverblümt Fuckers, hat jetzt ihre mit 6 Tracks besetzte erste EP veröffentlicht, Baggies, und in der Vergangenheit, wie gesagt, schon wirklich sämtliche Erdteile bereist, viele Shows gegeben, Swimmingpools, Dachterrassen, so etwas exklusiv hier und da auch auf Modenschauen, nie irgendwie beworben, aber allesamt ausverkauft. Also ich versuche hier gerade so gewisse Formen eines Hypes zu umschreiben, und im letzten Jahr haben sie auch diesen Titel, den wir hier hören, remixed, und zwar genau diese Version. Hören wir auch Lol Tolhurst, ehemals The Cure, hat den Titel Los Angeles von ihnen remixen lassen, und James Murphy vom LCD Sound System ist dann auch noch gleich ins Boot gesprungen. Zwischen den Fuckers und ihnen hier als Remixer habe ich The Dare gespielt. Ein Typ aus New York, Harrison Patrick Smith. What's wrong with New York, fragt er und bewegt sich musikalisch auf einem, könnte man sagen, ähnlichen Terrain. Oh, ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, ich müsste mich langsam mal verabschieden. Das möchte ich an dieser Stelle tun. Mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bei Gelegenheit hier bei Byte FM wiederhören können. Mein Name ist Klaus Vier. Hier kommt etwas ganz Großartiges aus Australien, Banana Gun. @FM. FM in eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler und ich moderiere bei Byte FM viele, viele Sendungen. Byte FM ist ein Musikprogramm ohne Werbespots. Nicht durch Gebühren finanziert, sondern durch euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Euer Mitgliedsbeitrag im Verein Freunde von Byte FM macht möglich, dass wir dieses Programm produzieren und immer weiter verbessern können. Wenn ihr Byte FM noch nicht unterstützt, aber gut findet, was wir machen, dann werdet Freundin oder Freund von Byte FM. Mit 60 Euro im Jahr seid ihr Teil unseres Projekts für ein gutes, unabhängiges Musikradio. Menüpunkt Freunde auf der Byte FM Homepage. Geht ganz schnell. Byte FM braucht euch. Vielen Dank.